Ausschnitt aus dem Reichszeitgeschehen. Nachtjäger auf britische Terrorbomber. Gespräch mit Ritterkreuzträger Major Willy Herget. Major Willy Herget, Gruppenkommandeur in einem Nachtjagdverband, schildert im Gespräch mit Kriegsberichter Karl Ebert Kampferlebnisse im Einsatz als Nachtjäger bei der Abwehr britisch-amerikanischer Terrorangriffe auf das Reichsgebiet. In der Stunde, da die Tagjäger die Pelzstiefel ausziehen, stehen die Nachtjäger unserer Gruppe auf dem Gefechtsstand und hören die letzten Ratschläge und Befehle ihres Kommandeurs, des Ritterkreuzträgers Major Willy Herget. Klein, schmal, hager, drahtig und sehr beweglich steht er vor seinen Besatzungen, von denen ihn die meist um zwei Haupteslängen überragt. Er ist 14 Jahre älter als der jüngste der Angetretenen, ist Reservist und 34 Jahre alt. Sein Haar ist an den Schläfen schon grau. Aber sein Gesicht ist jung. Unter der hohen Stirne liegen ein paar jugendlich blitzende, braune Augen. Wenn man den schmalen Kopf mit der scharf geschnittenen Nase sieht, die dem Gesicht einen so kühnen Ausdruck verleiht, weiß man sofort, das ist ein Jäger, ein Draufgänger. Und doch war der Major ursprünglich Zerstörer, kämpfte mit dem Haifischgeschwader an fast allen Fronten und schoss am Tage an der Englandfront 14 feindliche Maschinen ab. Erst gestern Nacht waren es bei einem Einsatz wieder zwei Viermotorige, die Major Herget abschoss. Herr Major, das war aber nicht die erste Doublette, die Sie bei einem Einsatz nachts erzielten. Nein, das nicht. Hab schon öfters mal Glück und Gelegenheit gehabt, zwei oder manchmal sogar drei auf einmal zu frühstücken. Wie war es denn nun gestern Nacht? Ja, gestern Nacht, da war es so, ich wollte eigentlich gar nicht fliegen. Ich hatte eine nagelneue Maschine gerade bekommen und die wollte ich mal kurz anhand eines Werkstattfluges erstmal erfliegen. Und wie es eben so ist, ich bin mit den anderen mitgestartet, um auch mal wieder zu fliegen und zog eben die Maschine ein. Und da sah ich, wie im Osten von uns aus Bombenwürfe getätigt wurden. Plötzlich, da packte mich eben doch trotz Werkstattfluges das Jagdfieber und ich sagte mir, egal, da musst du mal nach dem Rechten gucken, was da los ist. Und ich bin etwas nach Osten geflogen und dachte, na, vielleicht hast du Glück, vielleicht findest du zufällig einen. Und richtig, wie es eben so ging, ich hatte natürlich, musste ja Glück haben, ich fand auch gleich einen, beziehungsweise ich sah nicht zuerst meinen Bobfunker und meinen dritter Mann, die ja ein paar Luchsaugen haben. Ich sehe schon gut, aber die sehen noch besser. Und mein Pibel und mein Emil, die dachten mir, da links oben, da fliegt er. Ich mir den Burschen eingeguckt und gleich also mitgemacht und ihn versucht abzuschießen. Aber das war ein ganz alter, aber wirklich geriebener Bursche. Also so muss ich wirklich sagen, habe ich noch keinen Abschuss getätigt. So schwierig ist mir noch keiner gefallen. Also ich habe 5 Angriffe gefahren und der Bursche flog immer noch und brannte immer noch. So habe ich mich aber zur Ruhe gezwungen und nochmal, also alles in wirklicher Stille überlegt, wie ich das zu machen habe und dem so richtig aus günstigster Angriffsposition einen übergebracht. Endlich hat er in den rechten Motoren gebrannt und noch während er brannte, sagte mir mein Emil, der Major, Herr Major, links über uns schon wieder einer. Zeigt langsam, langsam. Erst muss der runterfallen. Aber der brannte so gut und da sagte ich mir, der fällt ja sowieso runter, nimmt er gleich den nächsten, damit er der nicht auskommt. Und da habe ich mir den anderen, der war noch ganz ruhig, das muss scheint ein Anfänger gewesen sein. Im Vergleich zum ersten flog der so ruhig, kaum, dass er mal eine Steilbiege geflogen hat oder so. Ich meine, das sind wir ja nur gewöhnt. Wir sind ja auch nicht mehr die Jüngsten in der Nachtjagd. Und da habe ich dem nur einen Angriff verpasst und schon brannte er. Der zweite, der fiel noch vor dem ersten runter. Ach was, jawohl. Ja, da hatte ich letztes Jahr im Dezember ein sagenhaftes Glück. Also sowas ist mir, beziehungsweise vielleicht auch, glaube ich, ich weiß, noch keinem anderen passiert, bei einem Einsatz 8 Viermotorige abzuschießen. Ach, bei einem einzigen Einsatz? Jawohl. Das muss der fabelhaft gewesen sein, Herr Major. Da hatte ich das Glück, da ist der Angriff ging nach Frankfurt. Wir wussten ja nicht, welches Angriffsziel es war. Ich bin auch so nach Osten geflogen. Plötzlich kam ich in Propellerböen rein und ich dachte schon zu meinem Himmel und zu meinem Bibel, sag, Mensch, pass auf, hier sind wir richtig, hier muss was sein. dauerte noch keine 2 oder 3 Minuten und mein Emil schrie, hinten, ich denk schon, steckt beinahe am Leitwerk und schießt mich ab. Aber es war ein Viermotoriger, der ganz ruhig seine Bomben da nach einer deutschen Stadt karren wollte, aber ich konnte ihn Gott sei Dank noch vorher da rein. Ich hatte sogar das Glück, 5 noch mit ihren Bomben vorher zum Abschuss zu bringen. Gott sei Dank ist ja so, dass ja auch nicht jeder Schuss trifft, auch der des Gegners nicht. Und ich hatte nochmal Glück. Das Kackerte war ziemlich stark in der Maschine, aber lebenswichtige Teile waren nicht getroffen. Ich dachte schon zu meinem Emil, komm, jetzt lassen wir es. Also jetzt haben wir 7 abgeschossen, das reicht für heute Abend. Ich hab genug. Aber mein Emil und mein Fiebel hinten. Aber Herr Major, das kommt gar nicht in Frage. Hier links fliegt er. Herr Major, links, einkurven, links, da ist er. Na Gott, also ich kurfte eben ein, die schießen mich direkt an mit der Wechselsache. Und ich kurfte also ein und flog mit dem Burschen mit. Ich sagte dann zu meinem Emil, hier lad mal erst meine Kanonen wieder durch, dann sonst können wir ja gar nicht abschießen. Na und der Tommy, der wusste ja auch, was ihm nun noch bevorstand. Der kurfte vielleicht um sein Leben, also der dachte gar nicht dran, irgendwie nachzugeben. Und der Emil kam natürlich auch nicht zum Durchladen der Kanonen, weil er einmal mit seiner Trommel an der Decke hing, einmal drückte ihn wieder in die Seite oder auf den Boden der Maschine, also zur Kanone. Bis zur Kanone kam er gar nicht. Aber eine Viertelstunde haben wir ausgehalten und ungefähr nach einer Viertelstunde hatte der Emil eine Kanone wenigstens durchgeladen. Die eine Kanone reichte. Ein kurzer Feuerstoß und der Tommy brannte im Rumpf und in den rechten Motoren und ging senkrecht nach unten wie ein Stein. Na, da war die Freude natürlich groß, als Nummer 8 noch gefallen war. Und mein Emil sagte, und mein Piel, na Herr Major, wie haben wir es gemacht?